Da sind wir wieder zurück und wir machen gleich weiter mit den News weltweit. Heute vom 20.02. hier bei Redducation. Blackpool. In Großbritannien. Entschuldigung, ich fange gleich nochmal an. Blackpool in Großbritannien. Vor einem Jahr wurde die 16-jährige Schülerin Zaza Marston von einem Hotelbesitzer sexuell misshandelt und ermordet. Heute engagiert sich ihre Schwester für eine bessere sexuelle Aufklärung in Schulen und gegen die Verdinglichung von Frauen in der Gesellschaft. Die 29-jährige Aitchison aus West Yorkton war aufgebracht, nachdem das Oberhaus ein obligatorisches Bildungs- und Gesundheitsprogramm an öffentlichen Schulen am 28. Januar ablehnte. Aus Protest initiierte sie eine Petition, welche innerhalb weniger Tage von Hunderten unterstützt wurde, und organisierte einen Protesttag vor dem Bolton Town Center für den 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag. Aitchison ist es wichtig zu betonen, dass junge Mädchen nicht die einzigen Opfer sind, da Jungs ebenfalls erzogen werden, gewisse Eigenschaften zu verinnerlichen, die dem vermeintlich normalen Mann zugeschrieben werden, wie zum Beispiel sich mit anderen messen zu wollen oder Gefühle zu unterdrücken. Einer Umfrage zufolge werden 70% der Mädchen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren in der Schule sexuell belästigt, während 87% der 11- bis 21-jährigen Mädchen meinen, eher an ihrem Aussehen als an ihren Fähigkeiten gemessen zu werden. Delhi, Indien. Fast 20 Studierende der All India Students Federation wurden nach einem Angriff der Delhi Police am 11. Februar bei einer Demo verletzt. Zu den Forderungen der Protestierenden gehörte die Abschaffung jeglicher Bildungsgebühren, Wahlen an allen Colleges sowie ein sicheres Umfeld für Frauen. Ebenfalls Delhi. Am 14. Februar demonstrierten hunderte Menschen in Delhi gegen Rassismus sowie das Kastensystem. Zu dem Protest, an dem sich unter anderem die Students Federation of India beteiligte, hat die Kampagne gegen Rassismus aufgerufen. Sie kämpft für ein Antirassismusgesetz. Die Demonstration wurde ebenfalls von Polizeikräften angegriffen, wobei mehrere Menschen ernsthaft verletzt und verhaftet wurden. Karachi, Pakistan. Die National Students Federation rief zu einer landesweiten Demo am 11. Februar auf, um gegen das Verbot von Studierendenvertretung zu protestieren und sich für eine Demokratisierung an Bildungseinrichtungen stark zu machen. Außer in der Hauptstadt Karachi gingen Studierende am selben Tag auch in den Städten wie Faisalabad, Jang und Chiniot auf die Straße. Vor genau 30 Jahren wurde in Pakistan von der Militärregierung unter General Zia-ul-Haq das Verbot von Studierendenvertretung ausgesprochen, das bis heute Gültigkeit hat. Bangladesch. Seit dem 16. Januar wehren sich Studierende der Rajshahi University gegen die Erhöhung von Studiengebühren sowie die Einführung von kommerziellen Abendseminaren für Masterstudierende. Rajshahi ist eine Stadt mit etwa 700.000 Menschen im Nordwesten von Bangladesch. Um die Erhöhung von Studiengebühren abzuwenden, begannen die Studis am 30. Januar Vorlesungen zu boykottieren, verschlossen die Eingänge zu mehreren Fakultäten und riefen einen unbefristeten Streik aus. Nur drei Tage später, am Sonntag, den 2. Februar, wurden bei einer Demo auf dem Campus 1000 Studierende von Polizeikräften sowie Mitgliedern der Bangladesh Chhatra League angegriffen. Hierbei wurden mehr als 100 Studis und 8 Journalistinnen verletzt. Die Bangladesh Chhatra League ist der Studieableger der regierenden Awami League des Landes. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Hochschule für unbestimmte Zeit geschlossen und etwa 6000 Studis wurden gezwungen, die Wohnheime auf dem Campus vorerst zu verlassen. Laut Medienberichten wurden 475 Studis von der Hochschulleitung, der Polizei und der Bangladesh Chhatra League im Zusammenhang mit den Unruhen auf dem Campus angezeigt. Weitere Infos, Bilder und Videos zu diesen Protesten und gibt es in einem Beitrag auf ism-global.net. Wir bleiben in Bangladesch. Am 11. Februar rief die Progressive Student Alliance an der Dhaka University zu einem eintägigen Streik auf. Ihnen ging es hierbei um folgende Forderungen: die Zurücknahme der Erhöhung von Studiengebühren für den Abschluss der Medienwissenschaften sowie anderer Fachbereiche an der Dhaka University, die Abschaffung kommerzieller Abendseminare in Rajshahi, Dhaka und anderen öffentlichen Hochschulen, die Rücknahme der gefälschten Anschuldigungen und rechtlichen Verfahren gegen die protestierenden Studis an der Rajshahi Universität. Und als letzte Forderung die Übernahme aller durch die ärztlichen Behandlungen entstandenen Kosten, die den verletzten Studis durch den Angriff angefallen sind, sowie eine strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen bei der Bangladesh Chhatra League. Zimbabwe. Am 14. Februar veranstaltete die Gruppe Women of Zimbabwe Arise mehrere Demos für einen kostenfreien Zugang zu Grundschulen für alle. In Bulawayo wurden die protestierenden Frauen mit 150 Polizeikräften konfrontiert. An mehreren Ecken der Stadt brachten sich die sogenannten Anti-Riot-Police in Stellung. Die Protestierenden wurden intensiv abgefilmt und fotografiert. Mithilfe mehrerer Kraftfahrzeuge wurde versucht, die sich bildende Demo aufzulösen und die Frauen zu vertreiben. Sie ließen sich jedoch nicht einschüchtern. Mit der Zeit versammelten sich immer mehr Menschen und der Demozug setzte sich in Bewegung. Sie liefen bis zu einem Regierungsgebäude, wo sie eine Petition abgeben wollten, jedoch von einer Polizeikette aufgehalten wurde. Nichtsdestotrotz wurden Reden vor dem Gebäude gehalten, die das Anliegen verdeutlichten. Gegen Ende der Versammlung rügten zwei über 80-jährige Großmütter das Verhalten der Polizei und riefen ihnen entgegen, dass sie nicht wie Vieh über die Straße getrieben werden wollen. Während des Protests verteilten die TeilnehmerInnen Blumen und Kopien der Verfassung, welche das Recht auf einen kostenfreien Zugang zu Grundschulen beinhaltet. Lagos in Nigeria. Am 18. Februar protestierten auch hier Studierende gegen die Erhöhung von Studiengebühren an der Lagos State University. Des Weiteren forderten sie die Demokratisierung von Schulen und die Ausfinanzierung von Bildungseinrichtungen. Soweit zu den globalen News.